Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, und herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, des letzten Gesandten, des letzten Propheten, der entsandt wurde zu der Menschheit. Seine Wunder sind sehr viele und wir haben schon einige kennengelernt und inshallah ta'ala folgen noch weitere. Heute sprechen wir darüber, wie die Engel den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bewahrt haben. Abu Jahl, der größte Feind damals vom Islam, kam zu den Leuten in Quraysh und sagte: Tut Muhammad hier vor euch beten, vor der Kaaba, und ihr unternimmt nichts, er wirft sich nieder zu seinem Herrn vor euch? Sie sagten ja. Sagt: Bei Allah, wenn ich den sehe, und der schwor selber bei Allah, sagt: Wenn ich ihn sehe, dass er das macht, dann werde ich auf ihn etwas schütten oder ich werde ihn drauf treten auf sein Gesicht, so dass sein Gesicht auf dem Boden oder im Sand landet. Subhanallah. Dann ging er wieder. Und so nach Asr Zeit pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor dass die fünf Gebete Pflicht waren, zu Kaaba zu gehen und dort zu beten. Und als er dort angefangen hat zu beten, schickten die Quraysh eine Person zu Abu Jahl, um ihn zu rufen. Weil er hat gesagt, ja, der macht das, wenn er das nochmal macht. Und dann ist Abu Jahl gekommen und sagt, jetzt werde ich ihm zeigen. Jetzt werde ich ihn, ich werde euch allen mal zeigen, wie man das macht, wenn jemand sich gegen uns stellt, sozusagen. Und als Abu Jahl sich ihm näherte, ist er plötzlich bleich geworden und hat seine Hände so gehoben und ist abgehauen zu den Leuten. Und die Quraysh sagte, was ist passiert? Wo ist, du wolltest ihn doch vernichten, du wolltest ihn kaputt machen, was ist passiert? Er sagte, als ich mich Muhammad nähern wollte, ist plötzlich ein Graben aus Feuer vor mir entstanden. Ein Graben mit Feuer. Und aus diesem Graben kam ein Schrecken mit Flügeln. Und habe ich Angst gekriegt und bin abgehauen. Subhanallah. Und als man diese Geschichte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach erzählte, sagte er, bei Allah, wäre er noch einen Schritt näher gekommen, dann hätten ihn die Engel in der Luft zerfetzt oder sie hätten ihn mitgenommen. Subhanallah. Ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Engel beschützen den Gesandten Allahs vor dem größten Feind, den es damals gab. Er konnte ihm nichts schaden, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Beten war. Subhanal Malik. Die Engel haben ihn bewahrt. Subhanal Malik. Was für ein Wunder. Was für ein Gesandter. Subhanallah, beschützt durch die Engel, geliebt durch die Tiere und die Bäume, Subhanallah, geliebt von den Sahaba, vermisst von uns und von allen, Subhanallah, die an ihn glauben. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Inshallah ta'ala, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Wunder mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.